Hommage an Stalin 2. Berlin, eine Kneipe, Sirenen, Glocken läuten. Der Wirt, zwei Kleinbürger, der Schädelverkäufer. Kleinbürger 1, Stalin ist tot. Kleinbürger 2, lang hat's gedauert. Der Wirt, Achtung, drei Huren treten auf. Kleinbürger 1, wie wär's mit uns, Kollegin? Hure 3, geh nach Hause, Kleiner, Mama weint. Hure 2, darfst du überhaupt schon aufbleiben? Hure 1, es gibt keine Mütter mehr. Kleinbürger 1, warum nicht in Schwarz, meine Damen, an einem Tag wie heute? Hure 2, bei uns sitzt es tiefer, sie zeigt schwarze Unterwäsche. Kleinbürger 2, ein Bier für die Witwen und Waisen. Hure 1, wir trinken nur Sekt. Wirt, hier ist nicht der Kudamm. Hure 3, weil sie es sind, trinken Bier. Kleinbürger 1, Sekt. Das Handwerk hat einen goldenen Boden. Kleinbürger 2, ein Loch, wenn du mich fragst. Wirt, ein goldenes. Hure 2 zu Kleinbürger 1, wir arbeiten nicht mit der Hand, mein Herr. Kleinbürger 1, ich wollte Sie nicht beleidigen, meine Dame. Ich bin selbst nur ein einfacher Handwerker. Hure 2, pfui. Kleinbürger 1, Mundwerk ist besser als Handwerk, lacht. Hure 3, verschluck dich nicht, mein Sohn. Hure 2 zeigt auf die Gestalt, den Schädelverkäufer, wer ist das Gespenst? Hu. Hure 1 wartet die Wirkung ab, keine Wirkung, es hat sich nicht bewegt. Kleinbürger 2, vielleicht ein Denkmal. Hure 1, das ist Hamann, seht ihr den Sack unterm Stuhl? Er hat wieder einen auseinandergenommen und in dem Sack da hat er die Teile drin. Wo die Jacke absteht, ist das Messer. Kleinbürger 2, bei dem Fleischpreis ist sowas schon beinahe Notwehr. Kleinbürger 1, ich will nicht wissen, wen alles ich schon gegessen habe. Hure 3, Hamann kann es nicht sein, der sieht anders aus, mehr rundlich. Ich habe ihn gesehen, am Dienstag war's. Er hatte das Messer schon draußen, Mensch, hab ich gebrüllt und weg war er wie ein Schatten. Kleinbürger 1, Sie haben ein Gespenst gesehen, meine Dame. Hamann ist im Himmel. Hure 2, auf die Gestalt, der ist taubstumm. Hure 3, jedenfalls gehe ich heute nicht allein nach Hause. Kleinbürger 1, klappt sein Taschenmesser auf, wie darf's denn sein? Hure 3, kreischt, auftreten 4 Maurer. Dicker Maurer, der trinkt kein Bier mehr. General, das muss gefeiert werden. Junger Maurer, was willst du damit sagen, General? General, was ich gesagt habe, Bier. Hilse, sei froh, General, dass dich der Russe auf den Bau geschickt hat. General, ich habe nur meine Pflicht getan als Deutscher. Hilse, ich hätte euch alle an die Wand gestellt. General, das fragt sich noch, wer eher an der Wand steht. Junger Maurer zu Hure 1, das ist sie, im Oktober sind es 4 Jahre. Ich habe sie überall gesucht, wie geht's? Hure 2, wen hast du da an Land gezogen, Mädchen? Kleinbürger 2, 4 Jahre, der hat's eilig. Kleinbürger 1 singt, Rosemarie, Rosemarie, 7 Jahre, mein Herz nach dir schrie. Hure 2, junger Mann, ich glaube, Sie sind auf dem falschen Dampfer. Junger Maurer, was machen Sie zum Beispiel heute Abend? Hure 2, er will's nicht wissen, Mensch, muss Liebe schön sein. Hilse, bleib weg da, Junge, das ist nichts für dich. Hure 1, ich glaube nicht, dass ich heute Abend Zeit habe. Junger Maurer, warten Sie hier auf einen Kapitalisten? Hure 3, schön wär's. Hure 1, ich muss jetzt gehen. Junger Maurer, gehen wir zusammen? Hure 1, allein ab. Kleinbürger 1, sie ist noch Jungfrau. Kleinbürger 1 und Kleinbürger 2 lachen. Junger Maurer zu Hure 3 und 2, hat sie einen anderen? Kleinbürger 1, nie sollst du mich befragen, Lohengrin. Kleinbürger 2, er kann nicht weiter zählen als bis 1. Hure 3 weint, das ist die Liebe. Junger Maurer geht, Hilse will ihn zurückhalten. Junger Maurer, ich brauche keinen Vormund, stößt Hilse zurück. General lacht, dicker Maurer, warum mischst du dich ein? General, der Aktivist. Aktivist mit Kopfverband setzt sich an den Tisch der Maurer. Die Maurer setzen sich an einen anderen Tisch. General, ein schöner Kopf. dicker Mauer. Ja, es soll Leute geben, die können unter keinem Stein vorbeigehen, der vom Gerüst fällt. Aktivist, seid ihr noch gesund? Kleinbürger 1, betrunken. Ich sage, es gibt Krieg. Was sagst du? Kleinbürger 2, ebenso von mir aus. Hure 3 und 2 singen, wir kommen alle in den Himmel. Huren und Kleinbürger singend ab. General, kann sein, manches wird anders hier demnächst und manche Leute haben nichts zu lachen. Pause. Dicker Maurer, der Deutsche lässt sich viel gefallen, nicht alles. Pause. Hilse, was willst du damit sagen, General? General, ich rieche Menschenfleisch, sagte der Riese. Ab nach ihm der dicke Maurer. Aktivist zu Hilse, feine Gesellschaft. Hilse, nicht so fein wie deine. Aktivist, mir haben sie erzählt, du bist ein Roter. Pause. Hilse, ein Arbeiterverräter bin ich nicht. Ab. Aktivist, gib mir noch einen Schnaps, ich kann's gebrauchen, wenn ich nach Hause komme. Ich traue mich schon nicht mehr nach Hause, jeden Tag was Neues. Gestern der Teppich, heute das Buffet. Mir haben sie einen Orden aufgehängt, seitdem spielt meine Frau die Dame, weil ich in der Zeitung stehe. Wird Adel verpflichtet. Aktivist, wenn ich gewusst hätte, was die Prämie kostet. Pause, ein Betrunkener. Wirt, du hast genug. Betrunkener, ich bin ein freier Mensch. Wirt, und das ist mein Lokal. Betrunkener, ich war schon links, als dein Lokal noch Sturmlokal war, braun mit SA. Setzt sich zu dem Aktivisten. Bestell mir einen Schnaps, Kamerad. Du bist Prolet, ich bin Prolet. Wir müssen zusammenhalten gegen den Kapitalismus. Gegen den Sozialismus auch. Ich war im KJV seit 24. Mir macht keiner was vor. In Stalingrad im Kessel haben sie mich ausgekocht. Das war kein Krieg mehr. Wir hätten Gras gefressen, aber ich habe kein Gras gesehen. Wir haben keinen Knochen gefragt, ob er vom Pferd ist oder ich hatte einen Kameraden. Aber der Mensch gewöhnt sich. Wer sitzt hier? Ich war der einzige Unteroffizier, der eine Kompanie unter sich hatte. Der Hauptmann war krepiert, die Leutnants auch. Wir sind herausgekommen aus dem Kessel. Wir waren 24, bis auf 10. Ich habe sie durchgebracht. Ich war in Ordnung. Und meine Jungs waren auch in Ordnung. Aktivist, du musst es wissen. Betrunkener, ja, gerade heute habe ich einen getroffen. Sitzt im Ministerium, Staatssekretär oder wie das jetzt heißt. Der Junge hat es weit gebracht, ganz oben. Aber mich hat er gleich erkannt. Bist du's, Chef? Immer der Alte, sage ich. Und er, komm, wir machen ein Fass auf. Ich mit, seine Frau war giftig, als wir mit Bier auf dem Parkett den Kessel rekonstruieren wollten. Unseren Kessel. Er hat sie eingeschlossen in der Küche, dann haben wir den Kessel rekonstruiert. Und nach der vierten Flasche frage ich ihn, kannst du noch robben, Willi, altes Schwein? Und was soll ich dir sagen, du glaubst es nicht, der konnte noch. So gut war meine Schule. Er schüttet Bier auf den Tisch, das ist die Wolga, hier ist Stalingrad. Aktivist, das ist mein Bier. Betrunkener, dich interessiert's nicht, was? Der Krieg ist nicht zu Ende, das fängt erst an. Mich kratzt es nicht mehr, ich kenne den Arsch der Welt von innen wie von außen. Ab. Der junge Maurer und Hure 1. Junger Maurer zum Aktivisten, das ist ein Mädchen. Hey Aktivist, du hast die Taschen voll mit unserem Geld für deine rote Norm. Aktivist, du wirst es auch noch lernen. Junger Maurer, nicht von dir. Wir brauchen eine Wohnung. Hure 1, du hast es eilig. Junger Maurer, jetzt kann ich nicht mehr schludern auf dem Bau. Kann sein, ich baue an meiner eigenen Wohnung. Aktivist, ich habe dir gleich gesagt, du lernst es noch. Junger Maurer, dich brauche ich nicht dazu. Aktivist, dafür gibt's andere. Hure 1 singt, so schön wie heut, so soll es immer bleiben. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Junger Maurer, komm, ich bring dich heim. Hure 1, ich muss zur Arbeit. Junger Maurer, Nachtschicht. Hure 1, ja, ich habe immer Nachtschicht. Der Schädelverkäufer ist aufgestanden, nimmt seinen Sack auf und nähert sich schwankend. Hure 1, was will der? Junger Maurer, das ist der Weihnachtsmann. Fehlt Ihnen was? Schädelverkäufer, ein schönes Paar. Gestatten Sie, dass ich Ihnen ein kleines Souvenir anbiete. Holt einen Totenschädel aus dem Sack, Hure 1 schreit. ein Memento Mori für das neue Heim. Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. Ich habe ihn selbst ausgegraben und dreimal abgekocht, ein sauberes Exemplar. 18. Jahrhundert nach dem Grabstein. Und es ist ein guter Schädel, fühlen Sie die Schläfe. Die Erde bringt es an den Tag. Hier ist gedacht worden, mein Herr. Die Theodizee des großen Leibniz hatte Platz in diesem Hohlraum. Der Materialismus ist ein Irrtum, glauben Sie mir. Hura 1 lacht, der ist komisch. Schädelverkäufer, Sie können auch ein Skelett haben, eine philosophische Flurgarderobe. Legen Sie ab, meine Dame, so viel, mein Herr. Ein Skelett kostet natürlich mehr. Man findet selten ein vollständiges Skelett. Wer weiß, was die Toten mit ihren Knochen anstellen. Ich habe da meine Vermutung. Lassen wir das. 50 der Schädel. Hura 1, ich habe Angst. Junger Maurer, das werden wir gleich haben. Schädelverkäufer, das ist geschenkt, mein Herr. Es handelt sich nicht um Reichsmark. Ich komme knapp auf die Spesen. Junger Maurer, packen Sie Ihre Klamotte ein, Chef. Hura 1, ich möchte gehen. Schädelverkäufer, entschuldigen Sie. Hura 1 und junger Maurer ab. Pause. Schädelverkäufer, ich würde gern noch das eine oder andere Glas von Ihrem vorzüglichen Schnaps trinken, aber leider, ich bin nicht mehr flüssig. Nehmen Sie den Schädel in Kommission? Wird, und bei der Auferstehung wird er eingelöst, wie? Ob Sie das eine oder das andere trinken, ist Ihre Angelegenheit, aber bezahlt wird bar. Aktivist, schlägst du dir auch selber tot, Kollege? Schädelverkäufer setzt sich an den Tisch des Aktivisten. Ich arbeite beim Tiefbau, sozusagen. Wir transportieren Friedhöfe unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Umbetten, wie es in der Sprache der Hinterbliebenen heißt. Ich bin ein Hinterbliebener, ich bette um. Unter Blumen und Gras, wir arbeiten nachts. Unter Alkohol, wegen der Infektionsgefahr. Krautliebchen auch vor Toten. Für mich eine Tätigkeit von einiger Pikanterie. Ich war Historiker. Ein Fehler in der Periodisierung, das tausendjährige Reich, Sie verstehen. Seit mich die Geschichte an die Friedhöfe verwiesen hat, sozusagen auf ihren theologischen Aspekt, bin ich immun gegen das Leichengift der zeitlichen Verheißung. Das goldene Zeitalter liegt hinter uns. Jesus ist die Nachgeburt der Toten. Kennen Sie Vergil? Schon entsteigt ein neues Geschlecht dem erhabenen Himmel, schließt die eiserne Zeit und befreit vom Schrecken die Länder. Seht, wie alles entgegenatmet dem neuen Jahrhundert, das geflügelt heraufkommt mit Geschenken der Erde. Sanft mit Ähren wird von selber vergolden die Flur sich, auch am wildernden Dorn wird rot abhangen die Traube. Aus hartstämmigen Eichen wie Tau wird tropfen der Honig, zu versuchen, das Meer im Gebälk zu schirmen, die Stadt mit Mauern, den Grund mit der Furche zu spalten, ist da keine Not mehr. Der Wirt, Herrschaften, heben Sie den Arsch von meinen Stühlen, Polizeistunde. Das Arbeiterdenkmal, Baustelle. Der Polier bringt einen neuen, Polier, ein neuer, Ministerium bis gestern. Polier ab. Dicker Maurer, wer hochsteigt, fällt tief. Der neue, lieber Bau als Knast. General, hier kannst du dir den Staat von unten ansehen. Hilse, General, du bist zum Arbeiter befördert. General, dein Kreuz, Minister. Er packt dem Minister seine Hucke auf. Ein Angestellter kommt und hängt ein Spruchband auf. Wir erhöhen unsere Norm. Junger Maurer, habt ihr das gesehen? General, wir wollen schon wieder mehr arbeiten. Dicker Maurer, und für weniger Geld. General, und nicht mehr lange. Junger Maurer, du bist der Held. Hilse zum General, juckt dich dein braunes Fell? General, heil Stalin. Hilse, ich schlag dich tot. General, das habe ich auch gelernt. Der Angestellte kommt wieder und nimmt das Spruchband weg. Hilse, was soll das? Dicker Maurer, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Angestellter, was weiß ich? Ich mache, was mir gesagt wird. Minister, das ist der neue Kurs. Ich war dagegen, jetzt bin ich dafür. General, soll ich euch sagen, was los ist? Die haben die Hosen voll. Dicker Maurer, es liegt was in der Luft. Hilse, was für ein neuer Kurs. Minister. Demokratie, die Norm wird diskutiert, ehe sie erhöht wird. General, hier ist nicht Russland, wir sind keine Kulis. Dicker Mauer, der Deutsche lässt sich viel gefallen, nicht alles. Hilse, fürs Reden wirst du nicht bezahlt, General. Zum dicken Mauer, du auch nicht, da gibt's Arbeit. General, zeigt ihm die Faust, kennst du das noch, Thälmann? Wenn unser starker Arm es will, Hilse, geh an die Arbeit oder geh vom Bau. Sirenen, junger Maurer, ist wieder wer gestorben? Hilse, was ist los? General, noch nicht, mein Junge. Dicker Maurer, zu Hilse, dreimal darfst du raten. Eine Stimme, Kollegen, legt die Arbeit nieder, Streik. General, zu Hilse, ich hab's mir überlegt, ich geh vom Bau, wirft ihm die Kelle vor die Füße. Die Stimme, Kollegen, auf die Straße, wir marschieren zum Ministerium. General, jetzt wird Deutsch geredet mit den Genossen. Dicker Maurer, die verstehen bloß Russisch. Er lacht über seinen Witz. General, amerikanisch werden sie verstehen. Hilse, hier spricht Rias Berlin. Minister, das geht zu weit, ja. General, zu Hilse, wer fragt dich, Russenknecht? Dicker Maurer, zu Hilse, der Bart ist ab, Franz. General, mir nach, wer kein Streikbrecher sein will, ab. Dicker Maurer, habt ihr die Hosen voll? Junger Maurer, zu Hilse, willst du allein arbeiten? Hilse, mich macht ihr nicht verrückt. Dicker Maurer, was ist mit dir, Minister? Gehst du mit der Arbeiterklasse? Ich gebe dir einen Rat, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Junger Maurer, mein erster Streik. Ein Seemann muss alles kennen. Geht mit Kelle. Hilse, weißt du, wem du nachläufst? Junger Maurer, halt mir die Kelle, bis ich wiederkomme. Drückt ihm seine Kelle in die Hand. Hilse, steht in jeder Hand eine Kelle. Junger Maurer, ab. Hilse, ihr wollt Arbeiter sein? Dicker Maurer lacht, wer? Ich? Minister, der Russe ist auch noch da. Dicker Maurer, ja, und der Amerikaner. Geht ab. Minister, ich weiß nicht, ob das gut geht, aber so kann es nicht weitergehen. Lässt seine Hucke fallen und geht ab. Hilse, mich macht ihr nicht verrückt. Er sortiert die zerbrochenen Steine aus, ersetzt sie, nimmt die Hucke auf. Ast mit dem Material, sowas will streiken. Hilse arbeitet. Jugendliche, kahlköpfig mit Fahrrädern, treten auf. Erster Jugendlicher, hast du Tomaten auf den Augen, Opa? Heute ist schulfrei. Zweiter, der redet nicht mit uns. Dritter, pass auf, dass du dir keinen Bruch hebst, Vater. Akkord ist Mord. Erster, der hat nicht alle Tassen. Zweiter, Vater muss Mäuse machen, Mami braucht ein neues Becken. Dritter, so geht's schneller, Opa. Wirft einen Stein auf Hilse, der Steine schleppt. Hilse, halbstarker, macht, dass ihr vom Bau kommt. Zweiter, Opa ist lebensmüde. Dritter, das ist die letzte Warnung, danach wird scharf geschossen, Vater, schmeiß hin. Erster, geh mit dem Volk, sonst kriegst du Ärger, Opa. Hilse, Rotzjunge, was weißt du? Erster, Jugendlicher, wütend, wirft einen Stein, alter Idiot. Dir rieselt ja der Kalk schon aus den Ohren. Mensch, der ist so verkalkt, aus dem kannst du schon nicht mal mehr Leim kochen. Zweiter, schnell ins Grab, Opa, sonst kriegst du keinen Platz mehr. Deine Genossen stehen schon Schlange vor dem Friedhof. Hilse, wütend, wir haben für euch und ihr. Dritter, kalt, ich kenne welche, die sitzen heute noch und morgen nicht mehr. Erster, Opa ist rot geworden, Opa schämt sich. Zweiter, Opa ist immer rot, Opa ist rot bis auf die Knochen. Erster, schnell, das will ich sehen, wirft einen Stein. Zweiter, vorbei. Erster, und jetzt, wirft und trifft. Der alte Maurer blutet. Zweiter, was habe ich dir gesagt? Erster, bis auf die Knochen, he. Kannst du tanzen, Opa? Er improvisiert einen Rock, wirft im Rhythmus, die anderen stimmen ein. Alle drei werfen im Rockrhythmus Steine auf den Maurer. Alle drei, ja. Zweiter, hebt die Beinchen. Alle drei, ja. Dritter, du lernst es, Opa. Erster, und schneller, Opa. Zweiter, nicht einschlafen. Dritter, he, du wirst uns doch nicht umfallen. Zweiter, Opa schafft es. Dritter, Opa schafft alles. Erster, Opa ist ein Stier im Marathon. Zweiter, Opa ist eine Wolke. Steinhagel, der Mauer bricht zusammen. Zweiter, sieht aus wie ein Arbeiterdenkmal. Erster, tritt an den Mauer heran. Mensch, der ist hinüber. Zweiter, hast du was gesehen?

Ich habe gedacht, sie ist die heilige Jungfrau und angegeben mit ihr wie ein Idiot. Und keiner hat mir was gesagt und alle habt ihr es gewusst, du auch, und krumm gelacht habt ihr euch über den Idioten, der sich eine Hure aus dem Rinnstein fischt und präsentiert sie als die heilige Jungfrau. Habt ihr ihn alle drin gehabt bei ihr? Weißt du, was das für ein Gefühl ist, Alter, wenn du mit einem Engel durch Berlin gehst? Du denkst, sie ist ein Engel, schön wie keine, die du gehabt hast vor ihr. Und ich kann sie nicht an den Fingern abzählen, aber so war keine. Wenn du ihre Beine siehst zum Beispiel, bist du schon besoffen. Und jetzt gehst du durch Berlin mit ihr und alles, was einen Schwanz hat, dreht sich um nach ihr. Und bei jedem, der sich nach ihr umdreht, denkst du, vielleicht hat er ihn drin gehabt bei ihr. Wenn dir zum Beispiel einer sagt, deine Partei, für die du dich geschunden hast und hast dich schinden lassen, seit du weißt, wo rechts und links ist, und jetzt sagt dir einer, dass sie sich selber nicht mehr ähnlich sieht, deine Partei vor lauter Dreck am Stecken, du gehst die Wände hoch und ohne Aufzug. Komm zu mir aus dem Rinnstein. Gestern hat sie es mir gesagt, alles, und ich habe nicht gewusst bis gestern, wie lang eine Nacht ist. Und jetzt kommt das Verrückte, alles ist wie vorher. Ich bin besoffen, wenn ich sie bloß ansehe. Komm zu mir aus dem Rinnstein. Bloß manchmal wird mir ein Messer umgedreht zwischen den Rippen. Komm zu mir aus dem Rinnstein. Ich habe sie gefragt, ob sie schon eine Leitung legen kann. Wasser für Canitoga, Schwanz an Schwanz. Frag mich, warum. Weißt du, was sie gesagt hat? Ich habe sie nicht gezählt. Was soll ich machen? Sie kriegt ein Kind. Sie sagt, es ist von mir. Ilse, hast du sie mitgebracht? Junger Maurer, sie wartet draußen. Ab Herzton, das Sterben beginnt. Der junge Maurer kommt zurück mit dem Mädchen. Hilse, die rote Rosa, so trifft man sich wieder. Hat dir die Spree das Blut schon abgewaschen? Bleich siehst du aus. Haben sie dir zugesetzt, die Ratten im Landwehrkanal? Die Hunde, die feigen Hunde, die sind schlimmer als die Ratten. Und ich wette mit jedem, du warst lieber zwischen den Abwässern aus den Knochenmühlen, wo dich jeder kennt, als im Eden. Ja, so sieht ihr Paradies aus. Das Paradies der Schieber und der Schlechter. Mädchen, was redet der? Junger Maurer, ich sag's dir nachher, lass ihn. Hilse, das Wasser hat dich nicht behalten, Rosa. Und wenn sie aus uns allen Seife machen, dein Blut wäscht ihnen keine Seife ab. War's kalt im Schauhaus. Weißt du auch, Genossin, dass ich dich aus der Nähe erst gesehen habe? Ich meine, so wie jetzt im Januar, als deine Augen blind waren auf der Bahre. Wir gingen dran vorbei, 12 Stunden lang, dann hinter euren Särgen durch Berlin. Und kein Wort und der Himmel war aus Blei. Jetzt siehst du jünger aus. Verschmitzt, ich weiß warum. Erkennst du mich? Ich bin der ewige Maurer. Die Pyramiden in Ägypten, eine Festung gegen die Zeit, sind meine Handschrift. Rom habe ich auch gebaut auf 7 Bergen, nach jedem Brand neu und nach jedem Krieg neu. Das Kapitol zum Beispiel und die Säule, an der sich Cäsar ausgeblutet hat, die 23 Messer in den Rippen. Und dann die Wolkenkratzer in New York. Und immer war es für die Kapitalisten, 10.000 Jahre lang. Aber in Moskau war ich zum ersten Mal mein eigener Chef, die Metro. Hast du sie gesehen? Und jetzt habe ich die Kapitalisten eingemauert. Ein Stein, ein Kalk. Wenn du noch Augen hättest, könntest du durch meine Hände scheinen sehen, die roten Fahnen über Rhein und Ruhr. Junger Maurer, du musst was sagen, irgendwas, der stirbt jetzt. Mädchen, ich kann sie ohne Augen sehen. Der junge Maurer souffliert. Mädchen, Genossin, die roten Fahnen. Der junge Maurer souffliert über Rhein und Ruhr. Der Sterbende lächelt. Hilse, ist es euch zu still draußen in Friedrichsfelde? Mädchen, nein. Manchmal hören wir die Kinder spielen. Sie spielen Maurer und Kapitalist. Hilse lacht und keiner will der Kapitalist sein. Mädchen, ja. Der Herzton hat aufgehört. Stille. Schönen Dank erstmal. Ohne Pause. Ja. Ja. Wie angesagt, würden wir 10 Minuten Pause machen wollen und dann sehen wir uns hier wieder. Dankeschön.